1. Jahwe Wise Mosen, Den Priesten, Den Nach Common Arons, Mitzuteilen, Das Sie sich nicht durch den Kontakt mit einer Leiche unter ihren Volksgenossen während reinigen dürfen. 2. Ein Ausnahme bildet der Kontakt mit den engsten Blutsverwandten, namlich der Mutter, dem Vater, dem Sohn, der Tochter oder dem Bruder. 3. Soe einer unverheirateten, jungfraulichen Schwester, die im noch nähersteten noch keinem Mann zugeteilt wird, und diesen darf sich wehren reinigen. Vor, abgesehen von diesen Ausnahmen ist es im Untersagt, sich unter seinen Volksgenossen zu wehren reinigen, im sich nicht selbst zu entweihen. 5. Des Weiteren dürfen sie sich weder ein Glatz scheren noch den Rand ihres Barts abrasieren oder sich nicht im Körper zu fügen. 6. Sie sollen ihrem Gott heilig sein und seinen Namen nicht entweihen, sie die Fuhropfer Jahwes, die als Spies ihres Gottes gelten, darbringen, die Schalb müssen sie heilig bleiben. 7. Es ist ihnen verboten, ein Prostituiert, ein Entert Frau oder ein Geschiedene zu heiraten, weil der Priester seinem Gott geweiht ist. 8. Die Schalb sollst du in als heilig betrachten, die Spies deines Gottes darbringt, soll dir heilig sein, den ich, Jahwe, der Juk heilig, bin heilig. 9. Wenn die Tochter eins Priesters sich durch Prostitution entweiht, bringt sie Schande über ihren Vater, sie soll mit für Verbrand werden. 10. Der Hohepriester, der unter seinen Bruden durch das Salbel geweiht und mit den heiligen Kleiden ausgestattet wird, darf sein Haar nicht angefleckt lassen und sein Kleider nicht zerreißen. 11. Darf sich keine Leiche nähern und sich nicht einmal durch den Kontakt mit seinem Vater oder seiner Mutter wehren reinigen. 12. Darf das Heiligtum nicht verlassen, es nicht zu entweihen, die Weih des Salbel seins Gottes auf im Rut, ich bin Jahwe. 13. Muss ein reine Jungfrau zur Frau nehmen. 14. Ein Witwe, ein Geschiedene, ein Entert Frau oder ein Prostituiert darf nicht heiraten, darf ausschließlich ein Jungfrau aus seinem eigenen Volk zur Frau nehmen. 15. Dies dient dazu, dass sein Nach Kommenschaft unter seinen Volksgenossen nicht entweiht, den ich, Jahwe, bin es, der in Highlight. 16. Jahwe sprach weiter zu Mose. 17. Sage Aaron, das keine seine Nach Kommen, weder jetzt noch in Zukunft, der ein körperliches Gebrechen aufweist, sich nahern darf, die Spies seines Gottes dazu bringen. 18. Denn niemand mit einem körperlichen Makel darf sich nahern, sei blind, lahm, im Gesicht entstellt oder mit einem überlangen Glied verschen. 19. Oder habe einen gebrochenen Fass oder Arm. 20. Oder sei bucklig, zwergwuchsig, habe einen Augenfeller, lederen Kratzer, Flechten oder einem Hodenbruch. 21. Keine der Nach Common Arons, der ein körperliches Gebrechen hat, darf sich nahern, die Fuhropfer Jahwes dazu bringen, aufgrund seines Makels ist es im Untersagt, die Spies seines Gottes zu opfern. 22. Denik darf von der Spies seines Gottes essen, so will von den Hochheiligen als auch von den Heiligen gaben. 23. Darf jedoch nicht hinter den inneren Vorhang treten und sich dem Alter nicht nahern, sein körperliches Gebrechen mein Heiligtumer entweihen wird, den ich, Jahwe, bin es, der sie Highlight. 24. Mose übermittelte dies Anweisungen Aaron, seinen Sohnen und allen Israeliten.